Gut, so machen wir es. Kollegen? Ja? Nach all den neuen Informationen sagt mir mein untrüglicher Instinkt, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Am nächsten Morgen trafen sich Justus, Peter und Barbara auf dem Schrottplatz des Gebrauchtwarencenters, um von hier die Fahrt zum Kloster anzutreten. Bob war direkt von zu Hause aus zu seinem Treffen mit Stuart Patrick gefahren. Konzentriert steuerte der zweite Detektiv seinen MG durch das Wohngebiet und verließ dann Rocky Beach Richtung L.A. Sie kamen durch den dichten Verkehr nur recht langsam voran, was einige Zeit in Anspruch nahm. Der Mount San Antonio war mit etwas über 3000 Metern der höchste Berg in Los Angeles County. Man sah ihn schon von Weitem. Seine beiden Gipfel waren zurzeit mit Schnee bedeckt, der in der Sonne glitzerte. Dann tauchte endlich das Kloster vor ihnen auf, genauer gesagt über ihnen. Es lag schätzungsweise 200 Meter oberhalb einer Schotterstraße am Hang,